Abschnitt 8 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seeräubers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel, Teil 1. Bei den Erbeutungen, die wir nun machten, sahen wir es hauptsächlich auf Pulver, Kugeln, Flinten und Säbeln ab, und von der besiegten Mannschaft lasen wir uns stets den Wundarzt und den Zimmermann aus als Leute, die uns bei vielen Anlässen nützlich werden konnten. Oft war denselben diese Einverleibung nicht einmal unlieb, da sie ja, im Falle uns ein Ungemach betraf, sich mit der Gewalt, die man ihnen angetan hatte, entschuldigen konnten, wovon ich dem Leser sogleich ein ergötzliches Beispiel mitteilen will. Wir kamen bei Gelegenheit des Abfangen einer nach Barbados bestimmten pensylvanischen Schaluppe zu einem gar lustigen Burschen, einem Quäker, der William Walker hieß und Wundarzt war, weshalb wir ihn den Doktor nannten. Er war nicht der Schaluppe als ärztlicher Beistand beigegeben, sondern hatte die Absicht, sich in Barbados ein Unterkommen zu suchen. Da er aber sein chirurgisches Besteck an Bord hatte, so war er uns ein willkommener Fund. Er war ein drolliger Kamerad, ein Mann von gesundem Verstand und ausgezeichnet in seiner Kunst. Was uns aber über alles ging, er war auch ein stets heiterer und angenehmer Gesellschafter und ein so wagehalsiger, tatkräftiger Bursche wie nur einer unter uns. Es schien mir, als sei William nicht sehr abgeneigt, an unseren Fahrten teilzunehmen, obschon er so tat, als sei er mit Gewalt dazu gezwungen worden. Er kam daher zu mir und sagte: »Freund, du«, die Quäker pflegen einen jeden mit »du« anzureden, »erklärst, ich müsse mit dir gehen, und es steht nicht in meiner Macht, dir Widerstand zu leisten, wenn ich es auch wollte. Ich bitte dich aber, mir gegen den Herrn der Schaluppe, an deren Bord ich mich befand, zu bezeugen, dass ich mit Gewalt und wider meinen Willen fortgeschleppt worden bin.« Er sagte dies mit einem so heiteren Zuge im Gesicht, dass mir der Grund dieser Aufforderung nicht länger unklar sein konnte. »Sehr gern«, erwiderte ich, »mag es nun ohne deinen Willen geschehen oder nicht, so will ich dir doch vor ihm und allen, die bei ihm sind, dieses Zeugnis geben. Und wenn sie es nicht glauben wollen, so sollen sie so lange auf den Meeren mit mir herumstreichen, bis sie sich bekehren.« Ich stellte sofort ein schriftliches Zeugnis aus, dass William mit Gewalt von einem Piratenschiff zum Gefangenen gemacht worden sei, dessen Mannschaft zuerst die chirurgischen Instrumente fortgenommen und dann den Wundarzt mit gebundenen Händen in ihr Boot geschleppt habe. Dieses Zeugnis ließ ich sodann von dem Herrn der Schaluppe und der ganzen Mannschaft unterschreiben. Ich fiel nun zankend über ihn her, forderte meine Leute auf, ihm die Hände auf den Rücken zusammenzubinden und ließ ihn sofort in unser Boot schaffen. Als ich ihn an Bord hatte, rief ich ihn zu mir und sagte zu ihm: »Nun, mein Freund, ich habe dich allerdings jetzt mit Gewalt weggenommen, aber ich bin der Meinung, dass es doch nicht so ganz gegen deinen Willen geschehen ist, als sich jene wohl einbilden mögen. Doch sei dem, wie ihm wolle, du wirst uns nützlich sein können und sollst dich über schlechte Behandlung unter uns nicht zu beklagen haben.« Ich löste ihm nun seine Bande und befahl, ihm all sein Eigentum zurückzuerstatten, worauf ihn Kapitän Wilmot mit Branntwein bewirtete. »Du bist freundlich gegen mich gewesen«, sagte der Quäker, »und so will ich denn ehrlich gegen dich verfahren. Mag ich nun gern oder ungern zu dir gekommen sein? Ich will mich dir nämlich so nützlich erweisen, als ich kann. Aber du weißt, dass ich mich nicht in deine Händel mischen darf, wenn es zum Kampfe geht.« »Nein, nein«, sagte der Kapitän, »damit wollen wir dich nicht behelligen, höchstens mit einem bisschen von den Beutegeldern, wenn es zum Teilen kommt. Etwas derartiges passt recht gut dazu, deinen Instrumentenkasten im gehörigen Stand zu erhalten«, fügte Wilmot lächelnd hinzu, »aber du darfst ruhig sein, es soll nicht übermäßig ausfallen.« William war, wie gesagt, ein ungemein angenehmer Gesellschafter. Freilich stand ihm aber auch diese Rolle weit besser an als uns, denn wenn wir gefangen wurden, so durften wir darauf rechnen, gehangen zu werden, während er des Loskommens sicher war, was er wohl wusste. Sein reger Geist hätte ihn übrigens weit mehr als irgendeinen von uns für die Stelle des Kapitäns geeignet gemacht. Ich werde im Verlaufe dieser Geschichte noch öfter Anlass nehmen, von ihm zu erzählen. Unser Kreuzen in diesen Meeren begann allmählich so ruchbar zu werden, dass man nicht nur in England, sondern auch in Frankreich und Spanien unsere Abenteuer in öffentlichen Blättern las und sich viele Geschichten erzählte, wie wir die Mannschaft der genommenen Schiffe mit kaltem Blute umbrächten, indem wir sie Rücken an Rücken bänden und in die See würfen, wovon freilich mehr als die Hälfte gelogen war, obgleich wir böse Taten genug ausübten. Mehr als ich in den gegenwärtigen Blättern zu erzählen für passend erachte. Die Folge davon war, dass mehrere englische Kreuzer mit dem Auftrag nach Westindien geschickt wurden, vorzugsweise die Bai von Mexiko, den Golf von Florida und die Bahama-Inseln im Auge zu behalten und uns womöglich zu nehmen. Wir waren nicht so unklug, um nicht nach einem so langen Aufenthalt in diesen Meeren auf solche Schritte gefasst zu sein. Aber die erste zuverlässige Kunde davon erhielten wir erst bei Honduras, wo uns ein Schiff, das von Jamaika kam, mitteilte, dass zwei englische Kreuzer unmittelbar von Jamaika auf dem Wege hierher wären, um uns aufzusuchen. Wir entschlossen uns daher, der brasilianischen Küste einen Besuch abzustatten und von da aus nach dem Kap der Guten Hoffnung und nach Ostindien zu segeln. Kapitän Harris wendete indes für seine Person ein, die Brigantine wäre zu klein für eine so lange Reise. Er wolle aber, wenn Kapitän Wilmot seine Zustimmung gäbe, die Gefahr eines neuen Kaperzuges auf sich nehmen und uns in dem ersten tauglichen Schiffe, das er erbeuten würde, nachfolgen. Wir bestimmten daher auf mein Anraten Madagaskar als den Ort des Zusammentreffens, weil ich wusste, dass dort Mundvorrat in Fülle zu finden war. Harris trennte sich von uns zu einer schlimmen Stunde, denn statt ein Schiff zu nehmen und uns zu folgen, wurde er, wie wir später hörten, von einem englischen Kreuzer genommen und in Ketten gelegt. Er starb aus Gram und Verdruss, noch ehe er in England anlangte, und sein Leutnant wurde, dem Vernehmen nach, dort als Seeräuber aufgehängt. Dies war das Ende des Mannes, der mich zuerst zu diesem unseligen Gewerbe verlockt hatte. Wir verließen Tabago 3 Tage später und steuerten der Küste von Brasilien zu. Es währte lange, ehe wir eines Segels ansichtig wurden, aber als dies endlich geschah, machten wir alsbald Jagd darauf. Die gehoffte Beute segelte jedoch sehr schnell, und da sie seewärts stand, so sahen wir deutlich, dass sie sich auf ihre Fersen, vielmehr auf ihre Segel, verließ. Dessen ungeachtet gewannen wir ihr, obgleich nur langsam, den Vorsprung ab, und würden sie, wenn wir den Tag vor uns gehabt hätten, auch sicher genommen haben. Aber da die Nacht hereinbrach, so wussten wir wohl, dass wir sie aus dem Gesicht verlieren mussten. Als unser lustiger Quäker bemerkte, dass wir dem Schiffe in der Dunkelheit nahe zu kommen versuchten, obgleich wir nicht wussten, welchen Weg es nahm, so kam er auf mich zu und sagte ganz trocken: »Freund Singleton, weißt du auch, was du tust?« »Jawohl«, entgegnete ich, »wir jagen jenem Schiffe nach. Oder tun wir das etwa nicht?« »Wie kannst du das so genau wissen?« fragte er ganz ernsthaft. »Du hast nicht unrecht«, antwortete ich, »für gewiss weiß ich es freilich nicht.« »Ich fürchte«, fuhr er fort, »du bist ein Quäker geworden und scheust dich, Gewalt zu gebrauchen, oder du bist ein Hasenherz und fliehst von deinem Feind.« »Was willst du damit sagen?« erwiderte ich gereizt. »Was sollen diese hohen Worte? Du kannst es ruhig bleiben lassen, deinen Spott an uns zu üben.« »Ist es nicht klar genug«, sagte er, »dass das Schiff nur nach Osten abfällt, um uns aus dem Gesicht zu kommen? Denn sicher hat es dort nichts zu suchen. Was sollte es wohl an der afrikanischen Küste unter dieser Breite wollen, wo bekanntermaßen dort Kongo oder Angola liegt? Gewiss wird es, sobald es dunkel geworden und wir es nicht mehr sehen können, umgekehrt sein und jetzt der brasilianischen Küste und der Bai zusteuern. Und laufen wir nicht jetzt gerade von ihm weg? Ich lebe sehr der Hoffnung, mein Freund, dass du ein Quäker werden willst, fügte der Spotter hinzu, denn ich sehe, du bist kein Freund von Kämpfen. Es scheint, dann würde ich erst recht einen trefflichen Korsaren abgeben, entgegnete ich. Da aber William recht hatte, so stimmte ich ihm augenblicklich bei, und Kapitän Wilmot, der krank in der Kajüte lag und uns zuhörte, gab dem Quäker ebenfalls recht. Das Beste, was wir daher vornehmen konnten, war eine Änderung unseres Kurses nach der Richtung, die uns mit größter Wahrscheinlichkeit hoffen ließ, das Schiff am nächsten Morgen wiederzufinden. Demgemäß wandten wir unsere Fregatte um, setzten die Bramsegel bei und liefen auf die Allerheiligen Bai los, in der wir, gerade außerhalb Schussweite der Befestigung, Anker warfen. 2 Stunden nachher sahen wir unser Wild mit vollen Segeln auf die Bai zusteuern, wobei es ganz unbefangen recht in die Schusslinie unserer Kanonen lief, denn wir blieben ruhig liegen, bis es sich uns gerade auf Schussweite genähert hatte. Sie waren so überrascht, dass sie wenig oder gar keinen Widerstand leisteten, sondern sich schon nach der ersten vollen Lage ergaben. Wir überlegten eben, was wir mit dem Fahrzeug anfangen sollten, als William zu mir kam. »Höre, Freund«, sagte er, »du machst da ein sauberes Stück Arbeit, indem du dir das Schiff deines Nachbars gerade vor des Nachbarn Türe ausleihst, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. Meinst du, es seien nicht einige Kreuzer im Hafen? Du hast hinreichend Geräusch gemacht und verlass dich darauf. Sie werden dir noch vor Abend auf dem Nacken sitzen, um dich zu fragen, was du damit gemeint hattest.« »Ganz richtig, William«, erwiderte ich, denn es konnte mir nicht entgehen, dass er recht haben mochte. »Aber was sollen wir zunächst tun?« Er antwortete, »Da gibt es nur zwei Wege. Entweder du gehst hin und nimmst sie, oder du machst dich davon, ehe sie herauskommen und dich nehmen. Denn ich sehe, sie hissen auf jenem großen Schiffe schon einen Fetzen auf, um alsbald in die See zu stechen. Und es wird nicht lange dauern, bis sie mit dir ein Gespräch anfangen. Was willst du ihnen sagen, wenn sie dich fragen, warum du ein Schiff ohne Erlaubnis genommen hast?« Es verhielt sich so, wie William sagte. Wir konnten durch unsere Fernrohre bemerken, dass alles sich beeilte, ein paar Schaluppen und einen großen Kreuzer, die im Hafen lagen, zu bemannen, und es war augenscheinlich, dass sie uns bald auf den Fersen sein würden. Wir waren indes über das, was wir zu tun hatten, nicht in Verlegenheit. Das genommene Schiff hatte nicht viel geladen, was für unseren Zweck brauchbar war, da seine Ladung außer etwas Kakao, etwas Zucker und 20 Fässern Mehl nur aus Häuten bestand. Wir nahmen deshalb, was uns gut dünkte, unter anderem auch das Pulver, die Kanonenkugeln und die Gewehre, und ließen das Fahrzeug laufen, nachdem wir uns auch noch ein Ankertau, seine drei Anker und einige seiner Segel zugeeignet hatten. Es blieben ihm deren immer noch genug, um den Hafen zu erreichen. Sofort steuerten wir südlich auf die brasilianische Küste zu, bis wir an die Mündung des Flusses Janeiro kamen. Da wir aber zwei Tage scharfen Südost- und Süd-Südostwind hatten, so wurden wir genötigt, unter einer kleinen Insel die Anker auszuwerfen und auf besseren Wind zu warten. Mittlerweile hatten die Portugiesen, wie es scheint, zu Lande den dortigen Gouverneur benachrichtigt, dass ein Pirat an der Küste liege. Als wir daher in Seeweite des Hafens kamen, sahen wir zwei Kriegsschiffe gerade außerhalb der Schranke vor Anker liegen und das eine davon, das rasch die Anker lichtete, in aller Eile auf uns zusteuern. Das andere schickte sich, obgleich nicht so behende, ebenfalls an uns zu folgen. In weniger als einer Stunde steuerten sie mit ihrer vollsten Segelkraft hinter uns her. Wäre nicht die Nacht dazwischen gekommen, so würden Williams Worte in Erfüllung gegangen sein. Sie hätten uns gewiss gefragt, was wir hier machten, denn wir fanden, dass das vorderste Schiff uns überholte. Wir wichen ihnen zwar immer windwärts aus, da sie uns aber in der Dunkelheit aus dem Gesicht kamen, so beschlossen wir, unsere Richtung zu ändern und geradeaus in die offene See zu stechen, denn wir zweifelten nicht, dass wir sie in der Nacht verlieren würden. Ob nun der portugiesische Kommandant unsere Absicht erriet oder nicht, kann ich nicht sagen. Doch morgens, als das Tageslicht hereinbrach, hatten wir ihn keineswegs verloren, sondern sahen ihn etwa eine Seemeile hinter uns herjagen. Zu unserer großen Freude erblickten wir indes nur eines der beiden Schiffe. Übrigens war es ein großes Schiff mit 46 Kanonen und ein ausgezeichneter Segler, wie schon daraus hervorging, dass es uns nahe gekommen war, denn unser Schiff segelte, wie ich bereits bemerkt habe, vortrefflich. Ich sah nun leicht ein, dass hier nicht zu entkommen, sondern ein Kampf unvermeidlich war, und da wir wussten, dass wir von diesen Schuften von Portugiesen, einer Nation, vor der ich ohnehin eine natürliche Abneigung hatte, keine Gnade erwarten durften, so ließ ich den Kapitän Wilmot wissen, wie die Sache stünde. Der Kapitän, krank wie er war, hinkte in die Kajüte herein und verlangte, auf das Verdeck geführt zu werden, um sich mit eigenen Augen von der Sachlage zu überzeugen. »Gut«, sagte er, »wir wollen den Kampf bestehen.« Unsere Leute waren schon vorher so beherzt, als man es sich nur wünschen konnte. Als sie aber den Kapitän, der seit 10 oder 11 Tagen an einem hitzigen klimatischen Fieber da niedergelegen hatte, wieder einigermaßen munter sahen, verdoppelte es ihren Mut, und sie legten rasch Hand an, um sich schlagfertig zu machen. William, der Quäker, kam mit einer Art Lächeln zu mir und sagte, »Freund, warum verfolgt uns wohl das Schiff dort?« »Warum?« entgegnete ich, »ohne Zweifel, weil es mit uns kämpfen will?« »Gut«, versetzte er, »und was meinst du, wird es uns wohl angreifen?« »Ja«, sagte ich, »du siehst, dass dies seine Absicht ist.« »Warum nun, mein Freund«, entgegnete der trockene Bursche, »warum nimmst du denn noch immer Reis aus, da du doch siehst, dass es dich einholen wird? Wird es wohl besser für uns sein, etwas weiter weg als hier angegriffen zu werden?« »Zum Henker«, erwiderte ich, »was sollen wir denn anderes tun?« »Was tun?« rief er, »jedenfalls dem armen Kerl nicht mehr Mühe machen, als notwendig ist. Wir wollen auf ihn warten und hören, was er uns zu sagen hat.« »Er wird mit Pulver und Blei zu uns sprechen«, sagte ich. Das ist ganz gut, meinte er, wenn dies seine Landessprache ist, so müssen wir wohl in derselben mit ihm reden, nicht wahr? Oder wie sollte er uns sonst verstehen? Sehr wohl, William, sagte ich, ich verstehe dich. Und der Kapitän, so krank er war, rief, William hat wieder recht, ebenso gut hier als eine Meile weiter. Sofort gab er das Kommandowort. Das Schönfahrtsegel aufgeholt. Wir wollen vor ihm die Segel kürzen. Darauf zogen wir die Segel zusammen, und da wir den Portugiesen auf unserer Leeseite erwarteten, so brachten wir 18 von unseren Kanonen auf das Backbord in der Absicht, ihn mit einer vollen Lage warm zu machen. Er brauchte etwa noch eine halbe Stunde, um uns zu erreichen, und inzwischen lüften wir auf, um ihm den Wind abzugewinnen, wodurch er genötigt wurde, unter unserer Leeseite zu laufen. Als wir ihn vor unserer Windvierung hatten, gingen wir auf ihn los, während er 5 bis 6 Kanonen auf uns abfeuerte. Man kann sich denken, dass in der Zwischenzeit alle unsere Hände sehr geschäftigt waren. Wir richteten das Steuer luftwärts, ließen die Lebrassen des größten Mastsegels niedergehen, legten es an den Mast und so fiel unser Schiff quer in die Klüse des Portugiesischen. Sodann gaben wir ihm plötzlich eine volle Ladung, setzten ihm von vorn und hinten zu und töteten ihm eine große Menge Leute. Die Portugiesen waren, wie wir sehen konnten, in der größten Verwirrung, und da sie unsere Absicht nicht hatten bemerken können, so rannte ihr Bugspriet gegen den vorderen Teil unserer Wand, so dass sie sich nicht leicht wieder losmachen konnten und wir sie auf diese Art festhielten. Der Feind konnte nicht mehr als 2 oder 3 Kanonen und sein Kleingewehrfeuer gegen uns brauchen, während wir unsere ganze Batterie gegen ihn spielen ließen. Mitten in der Hitze dieses Gefechts, als ich eben auf dem Halbdeck sehr beschäftigt war, rief der Kapitän, der uns nicht von der Seite ging. »Was zum Teufel macht denn unser Freund William dort? Hat er auf dem Verdeck etwas zu tun?« Ich trat etwas vor und erblickte unseren William, wie er mit 2 oder 3 handfesten Burschen das Bugspriet des Schiffes an unseren großen Mast festband, damit sie uns nicht entrinnen könnten. Dabei zog er von Zeit zu Zeit eine Flasche aus der Tasche und ließ seine Leute einen Schluck Branntwein nehmen, um ihnen neuen Mut zu machen. Die Kugeln sausten ihm um die Ohren herum, wie man es sich bei einem solchen Kampfe wohl denken kann, denn die Portugiesen taten ihr Möglichstes und fochten sehr wacker, da sie sich im Anfang ihrer Sache ganz sicher glaubten und fest auf ihre überlegene Macht vertrauten. William aber war so kaltblütig und ruhig bei der Gefahr, als säße er bei einer Punschbowle und sorgte immer nur dafür, dass ein Schiff mit 46 Kanonen einen anderen mit 28 nicht entrinnen möchte. Das Gefecht war zu hitzig, um lange dauern zu können. Unsere Leute hielten sich tapfer. Unser Stückmeister, ein sehr tüchtiger Bursche, jubelte laut auf und goss einen solchen Kugelregen auf das feindliche Schiff, dass die Portugiesen anfingen, ihr Feuer einzustellen. Wir hatten mehrere ihrer Kanonen dadurch unbrauchbar gemacht, dass wir in ihr Vorderkastell schossen und ihnen, wie schon gesagt, von vorn und von hinten zusetzten. Da kam William zu mir und sagte sehr ruhig, »Was denkst du, Freund, warum machst du deinem Nachbarn keinen Besuch, da dir doch die Türe offen steht?« Ich verstand ihn sogleich, denn unsere Kanonen hatten ihren Rumpf durchlöchert. Wir hatten 2 Stückpfotten hineingeschlagen und die Scheidewand des Sterns zertrümmert, so dass sie sich nicht dahin zurückziehen konnten. Ich gab nun sogleich Befehl zum Entern. Unser 2. Leutnant drang mit etwa 30 Mann in einem Nu das Vorderkastell ein. Der Oberbootsmann mit einigen weiteren folgte ihm. Sie hieben etwa 25 Mann, die sich auf dem Deck befanden, zusammen, warfen einige Granaten in den hinteren Raum des Schiffes und drangen auch da ein, worauf der Portugiese auf einmal um Quartier bat und wir uns des Schiffes gänzlich bemächtigten. Wahrhaftig gegen unsere Erwartung. Sie waren trotz ihrer 46 Kanonen nicht imstande gewesen, dieselben gehörig zu benutzen. Denn wie schon gesagt, wir warfen sie sogleich von ihren Kanonen fort ins Vorderkastell und töteten ihnen eine Menge Leute zwischen den Verdecken, so dass sie, als wir eindrangen, kaum noch Leute genug hatten, um Faust gegen Faust auf ihrem Deck mit uns zu kämpfen. Die Freude und Überraschung, die Portugiesen um Gnade rufen zu hören und ihre Flagge niederlassen zu sehen, wirkte so mächtig auf unseren Kapitän, der durch sein hitziges Fieber sehr geschwächt war, dass sie ihm neues Leben gab. Die Natur siegte über die Krankheit und das Fieber verließ ihn noch in derselben Nacht, so dass er nach 2 oder 3 Tagen sich sichtlich besser befand, allmählich wieder zu Kräften kam und imstande war, bei allen wichtigen Angelegenheiten wieder Befehle zu erteilen. In etwa 10 Tagen war er vollkommen wiederhergestellt und konnte seinen Posten wieder einnehmen. Mittlerweile nahm ich Besitz von dem portugiesischen Schiff, und Kapitän Wilmot, oder vielmehr ich selbst, machte mich vorläufig zum Kapitän desselben. Ungefähr 30 von ihren Matrosen, worunter einige Franzosen und einige Genuesen waren, nahmen Dienste bei uns. Die übrigen setzten wir am anderen Tage auf einer kleinen Insel an der brasilianischen Küste an Land, bis auf einige Verwundete, die nicht fortgeschafft werden konnten und die wir daher an Bord behalten mussten. Später jedoch hatten wir Gelegenheit, sie auf dem Kap loszuwerden, wo wir sie auf ihre eigene Bitte an Land setzten. Ende von Abschnitt 8.